Unser Kommissar macht eine vorzügliche Figur in diesen grünen Loden mit den Stulpenstiefeln und dem Gamsbarthütchen. Na, Bauer? Ja? Was kosten die Eier? Bin zufrieden, sehr gut. Danke, Herr Präsident. Sie sind mein Spezialbeobachter in Altholm. Jawohl, Herr Präsident. Sie kennen die Haltung von Bürgermeister Garais? Ja, ist mir bekannt. Garais ist der Ansicht, dass die Bauern nichts Staatsgefährliches planen. Ich bin anderer Ansicht. Ja. Ich habe ihm Schupo zur Verfügung gestellt. Er hat sie abgelehnt. Ja. Aber von 10 Uhr an liegen 200 Schaften Polizei in Grünhof. Jawohl. Sie sind ein erfahrener Kriminalbeamter. Sie können beurteilen, wenn eine Lage gefährlich wird. Ja. Jetzt hören Sie mir gut zu. Der Staat darf keine Schlappe erleiden. Sie stehen mir dafür, dass die Schupo nicht untätig in Grünhof liegt, ja, wenn Ihnen die Lage irgendwie... Verstehen wir uns? Vollkommen, Herr Präsident. Mischen Sie sich unter die Bauern. Jawohl. Merken Sie sich Reden und Redner. Jawohl. Und nehmen Sie nur mit mir Kontakt auf. Jawohl. Begeben Sie sich auch zum Gefängnis. Ja. Dort könnte man ja durchsickern lassen, dass Reimers trotz anderslautender Meldung noch immer da einsetzt. Habe verstanden, Herr Präsident. Und ab. Jawohl, Herr Präsident. Garais. 17 Landräte aller Parteischattierungen machen mir nicht so viel Sorgen wie mein Parteigenosse Garais. Ein ausgesprochener Bauernfreund. 11 Uhr. Auf Gut Bandeko Ausbau, Besitzer der verarmte Graf Bandeko, ist eine Art Stabsbesprechung im Gange. Der Graf, dann Pattberg, Chef der Bauernzeitung, Bauer Bentin und der junge Georg Henning, der Heißsporn, der Freikorpskämpfer. Mist! Der 13er Schlüssel greift auch nicht. Herr Jemini, nehmen Sie Draht, Herr Henning. Draht hilft immer. Draht? Henning hat noch zu tun mit seiner selbstgebastelten, trutzigen Bauernfahne. Die Sense oben am Schaft sitzt nicht fest genug und könnte sich bei eventuellem Handgemenge lösen und jemand verletzen, obwohl er die Schneide stumpf gemacht hat. Aber das zählt dann nicht für den Staatsanwalt. Ich habe in Stolbe mal so ein bisschen spioniert. Der Landesregierung ist ein Stein vom Herzen, dass die Bombe für den Herrn Präsidenten nicht vom Bauern geschmissen wurde. Das hätte ja in Berlin in der Reichsregierung auch wie eine Bombe gewirkt. Oh Gott, jetzt noch die Bauern. Und Gott sei Dank, Herr Pattberg, sind ja diese Provokateurs, diese zwei Dynamitliebhaber hinter Schloss und Riegel. Bitte, Herr Graf, vorläufig, ne? Vorläufig. Wessen Idee ist das denn gewesen? Respekt, Herr Henning. Das wissen wir. Hätte es mehr solche Leute gegeben wie Sie, der Krieg wäre nicht verloren gegangen. Danke, Herr Graf. Ich hoffe nur, dass dieses Aas vom Bilderverkäufer, dieser Tredup, sein Sterbchen in der Zelle macht. Wird er. Wie der aussieht, pfeift er auf dem letzten Loch. Mit Thiel wird es in den nächsten Tagen klappen. Der kommt raus. Es hat ein paar Probleme gegeben mit der Leiter im Gefängnis. Apropos Probleme, Henning. Sie tragen doch eine Waffe. Bitte? Hier. Und immer hier. Warum? Ablegen. Auf den Tisch damit. Was? Sie sind wohl verrückt. Ich trenne mich nie von meiner Waffe. Müssen Sie auch nicht. Aber dann bleiben Sie hier, zusammen mit Ihrer Fahne, gegen die ich sowieso leider vergebens meine Bedenken vorgebracht habe. Schon Ihre Fahne ist im Grunde eine Provokation. Und falls man sie festnimmt und entdeckt Ihre Pistole, dann fügen Sie unserer Bewegung unendlichen Schaden zu, Sie Kindskopf. Los, her damit. Nein, kommt nicht in Frage. Herr Henning, bitte, legen Sie Ihre Waffe auf den Tisch.